jeder Eingebung nachzugehen, für alle Alternativen offen zu sein. Und das war das Schwerste, meinen Verstand dauernd geschärft zu halten. Und die zufälligen oder absichtlichen Störungen, die andere mir in den Weg legen sollten, aufzufangen, indem ich sie wahrnehme, aber niemals verhindere oder zurückweise. Du wirst einige Wochen unter einer Art Hypnose leben. Es ist unumgänglich, damit unsere Operation nicht scheitert. Mir gefällt das Wort Hypnose nicht. Ich würde es lieber Faszination nennen. Eine halbe Stunde später war Felix in Galveston und wandte sich sofort zu den Hafenbüros. Können Sie erst mal die Tür zumachen? Oder wozu denken Sie, haben wir hier eine teure Klimaanlage laufen? Die SS Emitter wird von nirgendwo herkommen.